Wo aber der wahre Führer fehlt, das Kampfziel in Nebel gehüllt ist, der Weg der Befreiung in Dämmer und Finsternis sich verliert, da kann Ratlosigkeit allzu leicht von pfiffiger Voraussicht des überlegenen, satanisch schlauen Gegners irregeleitet werden. Und der törichte Schlag fällt. Recht wandelt sich vor den triumphierenden Blicken der internationalen Weltmacht in Unrecht. Der fotografische Apparat tritt mit der Pünktlichkeit eines Uhrwerkes in Aktion, der Telegraph spielt in alle Weltrichtungen und nach kurzer Zeit weiß es die ganze zivilisierte Welt, welch neue rohe Gewalttat der Hass und die Barbarei deutscher Studentenschaft durch die Zertrümmerung der zur täglichen Speisung notwendigen Gerätschaften der armen, unglückseligen Juden zugefügt haben. Deutsche Studenten Wiens, wenn ihr nicht endlich lernt, den Erzfeind im eigenen Lager zu durchschauen, der euch wieder und wieder im ungeeignetsten Augenblicke zur sinnlosesten und verfehltesten Tat, nach wohl vorbereitetem Plane, im trefflich ausgedachten Spiel und Gegenspiel verführt, seid ihr verloren. Wenn ihr nicht lernt, Einflüsterungen und Ratschläge eurer Feinde, die nach dem Grundsatze päpstlicher als der Papst in euren eigenen Lager allüberall walten, von den Ratschlägen wahrer Führer zu unterscheiden, die begreiflicherweise von jenen Verführern euch immer wieder ausgeredet und verdächtigt werden, so gibt es keine Errettung mehr vor der jüdischen Weltherrschaft. Erwerbt euch endlich den wachen, hellen und misstrauischen Blick, der im eigenen Lager am misstrauischesten und wachsten zu forschen und zu spähen weiß. Erkennet eure wahren Führer, verjagt die Sendboten des Feindes aus eurer Mitte und ihr könnt noch immer als Sieger aus diesem furchtbaren Ringen hervorgehen. Gelingt euch diese Wandlung und Wachsamkeit nicht, verharrt ihr in blinder Arglosigkeit weiterhin bei der von euren Gegnern wohlerprobten Art und Gewohnheit, dann hat der deutsche Student auf der Universität zu Wien aufgehört zu existieren. Flugblatt vom 9. Mai 1920. Wenn die Not am höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten. Im Jahre 1897 war der erste Zionistenkongress zu Basel. Die harmlose Öffentlichkeit glaubte gemeiniglich, dieses Zusammenströmen der Judenschaft aus aller Herren Länder gelte der Schaffung von Heimstätten für die zahlreichen heimatlosen Juden, die alljährlich aus dem Osten Europas auswandern, ohne recht zu wissen, wohin. Und in manchen judenfeindlichen Gehirnen erwachte die Sehnsucht, dass dort in Palästina durch Schaffung eines neuen jüdischen Reiches, endlich gar mit Hilfe der Juden selbst, der schmerzlich schwersten europäischen Frage ein Ende bereitet würde. Ja, sogar in jüdischen Kreisen herrschte und herrscht auch heute noch, wenigstens nach außen hin, die gleiche Vermutung wie die zahlreichen Proteste einer auf Assimilation hinzielenden liberalen Presse seither des Öfteren kundtaten. Von den Staatsmännern der ganzen Welt aber fand sich fast niemand, der in diesem Kongresse ein besonderes Ereignis erblickt hätte. Nur Russland allein, die einzige Regierung, die in ihrem allgegenwärtigen Spitzeltum, ihrem ungeheuren Heer von Spionen, Agenten und Geheimpolizisten, den Methoden des heutigen Judentums annähernd gleichkam und daher auch als erste von diesem Judentume vernichtet werden musste, nur diese russische Regierung schöpfte in ihrem wachen Argwohn gegen alle geheimen anarchischen Verschwörungen, die, wie ihr wohl bewusst war, stets von den Juden ausgingen, ein tiefes Misstrauen, dank welchem sie alle nötigen Maßregeln traf, die geheimen Absichten dieses Kongresses zu entlarven. Die öffentlichen Sitzungen waren allgemein zugänglich und boten ein erschütterndes Bild von der furchtbaren, allüberall waltenden Unterdrückung, der ungeheuren Erlösungssehnsucht der auf der ganzen Erde in Not und Elend verschmachtenden Judenschaft. Dass es außerdem geheime Sitzungen gab, das ahnte keiner der Berichterstatter der europäischen und außereuropäischen Mächte, die ihre Kongressberichte über die ganze Erde hinaussandten. Als aber nach Abschluss dieser geheimsten Sitzungen ein Abgesandter mit diesen Sitzungsberichten an die Großloge von Frankfurt am Main entsendet wurde, Da war es der russischen Regierung gelungen, dank ihrer großzügigen Bestechungsgelder die Zeit, die dieser Abgesandte auf der Strecke zum Übernachten verbrachte, durch ein Heer von bereitgehaltenen, die ganze Nacht hindurch emsig tätigen Schreibern dazu zu verwenden, besagte Dokumente in fieberhafter Eile in Abschriften festzuhalten. So gelangte diese höchst bedeutsame Geheimschrift unbeachtet in die Hände der russischen Regierung. Die Schicksale der bald hierauf in Druck gegangenen, für die zionistische Bewegung ebenso aufschlussreichen wie gefahrdrohenden Schrift war gar mannigfaltige. Dank dem doch ganz anders allgegenwärtigen Gelde der israelitischen Allianz mit ihren Nebeninstituten gelang es wieder und wieder, eine um die andere Auflage verschwinden zu lassen. So erfuhr man denn in der Öffentlichkeit so viel wie nichts von dieser Schrift, und auch die eindringlichen Mahnungen etlicher Politiker waren fruchtlos geblieben. Die Schrift blieb verschollen, bis es der jüdischen Wühlarbeit gelungen war, als eines der ersten das Zarenreich zu vernichten. Schon im Beginne des Krieges hatten zwei Russen der konservativen Richtung die russische Übersetzung nach Deutschland gebracht. Erst im Jahre 1919 aber konnte der Vorpostenverlag Charlottenburg diese Dokumente unter dem Titel »Die Geheimnisse der Weisen von Zion« ans deutsche Tageslicht bringen. Wohl wussten die weitblickendsten und argwöhnisch wachsten Geister in Deutschland auch vor dieser Veröffentlichung, was Deutschland, was der ganzen Welt vom Zionismus drohe. Wohl fühlten sie an dem unterirdischen, an der politischen Oberfläche kaum wahrnehmbaren Manövern und zielsicheren Geschehnissen, dass eine geheime, allgegenwärtige Macht allen Regierungen den Boden untergrabe, den Umsturz propagiere, den furchtbaren inneren Zusammenbruch als Vorboten des dann auch pünktlich eingetroffenen äußeren Niederbruches vorbereite und beschleunige. Aber wie dies Ahnen den Nebenmenschen verständlich machen? Was nützt beste Einsicht, die auf Achselzucken, Unglauben, auf spöttisch überlegenes Lächeln, ja auf Misstrauen gegen die geistige Zurechnungsfähigkeit der unwillkommenen Warner stößt? Wurde ja doch gerade von zionistischer Seite vortrefflich dafür gesorgt, dass der Deutsche in Arg und Ahnungslosigkeit über die wahren Ziele dieser Bewegung blind und unwissend in Zutrauen und kindlichster Gläubigkeit eingelullt verharre. So würde denn auch heute noch, wo das trefflich gelungene Werk ganz Europa vernichtenden allgegenwärtigen geheimen Mächte in furchtbar verheerender Sichtbarkeit offenbar wurde, wo ihr Plan wie ein Totenantlitz, von dem Hülle um Hülle in grauenhafter Entschleierung abfällt, immer sichtbarer zutage tritt, derjenige, der auf die wahren Urheber der europäischen Vernichtung hinwiese, immer noch auf das ungläubig verlegene Lächeln des armen deutschen Michels treffen, der, dem Tode geweiht, den Henker immer noch nicht zu erkennen verdammt scheint.